kurz noch ein technisches Detail, das bestimmt auch Ihre Bewunderung finden wird. So, und herzlich willkommen zur Sunday Eve Show hier aus dem Studio, weil wir senden nicht live von der BAN. Warum eigentlich nicht, Rainer? Keine Ahnung. Ja, Rai Kuhn heute im Studio und eine nette Dame aus Jena. Ja, ich kann einfach den Schnabel nicht halten. Ja, Rainer, du heute hier erstmalig in der Sunday Eve Show mit Platten, also keine aufgezeichnete Sendung in dem Sinne, sondern wirklich live heute von dir. Was hast du Schönes mitgebracht? Ein bisschen minimal, ein bisschen Detroit. Ein bisschen Detroit angelehntes. Ja, lasst euch überraschen. Ja, ich lasse mich auch überraschen. Wir werden auch mal hoffentlich ein bisschen quatschen über dich. Ja. Ja, ich allein hier. Also Hagen ist mal wieder nicht da. Du seist gegrüßt an dieser Stelle. Sunday Eve Show, eine Stunde bis 18 Uhr auf Coloradio. Ja, auf Coloradio, coloradio.org, der Stream, beziehungsweise im lokalen Netz auf den Frequenzen, die jeder kennt. Und jetzt sage ich einfach mal Musik ab, Rai Kuhn in der Mix. So, ein kurzer kleiner Break, den Rainer hier vom Mischpult gezerrt, weil wir wollen natürlich noch kurz was zu dir erfahren. Heute deine Premiere hier in der Sunny Eve Show. Ja. Kurz was zu dir, wer du bist, was du machst, was du spielst, hören wir ja. Ich denke mal, du machst das die ganze Zeit. Also ich überlasse dir jetzt einfach mal das Sagen, Reden, Sprechen. Ja, was soll ich großartig sagen? Wie gesagt, mein Style ist halt mehr melodischere Sachen, so, egal ob es minimal ist oder Detroit angelehntes Zeug. Machen ist immer eine gute Sache, Rick. Selber machen wäre natürlich bessere Musik, ne? Aber auflegen ist momentan das, was ich für mich selber brauche zum Abspannen von Arbeit, vom alltäglichen Stress. Ich weiß nicht, ob du das kennst, Rick. Ja. Du weißt, was gemeint ist. Was soll ich da noch groß zu sagen? Mir gefällt's, was ich selber mache. Ich hoffe, euch da draußen auch. Und, ja. Also mir gefällt's auch. Also, das kann ich sagen, soweit schon. Also sind ein paar schöne Sachen dabei. Manche kannte ich auch schon. Ja. Manche habe ich selber. Wo spielst du eigentlich so in Dresden? In Dresden, ja, früher war mal anders, was früher, von einem halben, dreiviertel Jahr noch, öfters mal im Club der Republik. Im Wettbüro habe ich schon gespielt. Immer das, was sich ergibt. Heute hier. Dankeschön. Ja, gern geschehen. Auf jeden Fall. Ja, ne? Gut, gibt es jetzt irgendwie von dir noch ein paar Tipps demnächst, wo man dich hören kann, soll? Momentan noch nicht, was ich jetzt wüsste. Ich habe auch mehr oder weniger Zeit im Moment, arbeiten viel. Danke, Chef. Und Kind muss auch verpflegt werden. Hm, also schon ein bisschen zurückgetreten, auf jeden Fall. Aber ich hoffe mal bald wieder irgendwo. Ja. Mit dir? Stimmt, dann müssen wir noch drüber reden, beziehungsweise Madame Voices, die dich ja auch gerne mal spielen lässt, die ja vielleicht noch vorbeikommen wollte, ich denke eher nicht. Also sie sei gegrüßt an dieser Stelle. Gibt es dich im Internet irgendwo, wo man Informationen... Wo wahrscheinlich jeder zu finden ist bei MySpace, also www.myspace.com/raikun75. Raikun75. Oder mein Standardspruch, wer das jetzt nicht weiß, kann über myspace.com/sandyeveshow auf das Freundenetzwerk zugreifen, weil wir sind verlinkt und entsprechend bei Raikun dann die Informationen absaugen. Ich glaube, Rainer, du musst wieder an deine. Ja, ich geh mal. Zu deinen Platten. Ne? Von meiner Seite, wenn wir gerade schon mal über MySpace reden, also den Mix gibt es dann demnächst zum Download. Kann bis zu einem Monat dauern. Entschuldigt bitte die Verzögerung. Ansonsten, denke ich mich jetzt aus und werde kurz noch etwas vor Schluss sagen. Viel Spaß weiter in die nächste halbe Stunde mit der Sunny Eve Show auf Color Radio. Ja, die Stunde neigt sich dem Ende. 5 Minuten, ne? Oder jetzt noch 4. Bis es dann hieß, es war die Sandy Issue. Ich möchte jetzt auch die Zeit nutzen, kurz zu sagen, dass am 18. Juli Herr Kulea in der Koralle erneut spielt. Und dass man das nicht verpassen sollte man es nicht. Am 19.07. die nächste Sandy Eve Show ist, momentan noch ohne Gäste. Schauen wir mal, was bis dahin passiert. Informiert werdet ihr auf myspace.com/Sandy Eve Show. Beziehungsweise twittern durch neuerdings auch als Kulea. Da könnt ihr auch ab und zu reinschauen, dann gibt es neue Infos, was die Sandy Eve Show betrifft. Ansonsten bedanke ich mich an alle Hörer. Ich hoffe, es hat gefallen, die Show, wenn ich sie denn habe, auf myspace.com. Die letzte habe ich heute mitgenommen, die könnt ihr dann demnächst downloaden. Und ansonsten für Lob, Kritik, Kontaktanfragen, ach was weiß ich, nutzt einfach die Möglichkeiten des World Wide Web, der Social Networks. Zu finden sollte ich überall sein. Kulea und er. Ja, danke und Grüße noch an die Jena-Chicks. Ich habe es versprochen. Die eine in Jena, die andere sitzt hier mir gegenüber und freut sich. Und danke an Rainer, der ja ein tolles Set gespielt hat. Und möchtest du noch was sagen, Rainer? Machen wir mal das Mikrofon an. Ja, danke erstmal an dich, Rick, für die Einladung. Und danke an die, die mich immer so unterstützen. Vor allen Dingen meine, ich sage jetzt mal Frau und mein Kind und ja, Rest der Welt, Familie etc. etc. Sehr schön, Rainer, danke und ja, danke an dich. Ja. Und wir werden sehen, wo du nächstens hörst, beziehungsweise wann Raikun versus Kulea irgendwo mal spielen. Watch out! Thank you.